Kapitel 14 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Warum? Wer ist ein Ross, das mit verhängten Zügeln erdwärts den Reuter schleudert aus den Bügeln? Die Mähne fliegt, die heißen Nüstern dampfen, die Adern beißt es mit dem eigenen Zahn. Rings dröhnt das Tal von seiner Hufe stampfen, und gleich dem Sturmwind fliegt es seine Bahn. Wär es ein Ross, ihr würdet das nicht wagen, zum Stall zurück das freie Tier zu jagen. Wär es ein Sturm, was jetzt die Erde rüttelt, mit eherner Faust der Bäume Kronen schüttelt, da kracht der Wald, da stürzen eure Mauern, da schäumt der Gießbach durch die wüste Flur, und atemlos, als wie in Fieberschauern, gebeugten Knies, lauscht zitternd die Natur. Wär es ein Sturm, mit ängstlicher Gebärde, das Haupt bekreuzend, legt ihr an der Erde. Ja, wär es ein Feuer, was durch die Welt jetzt lodert und unerbittlich seine Opfer fodert, Hochwald der Dampf und Lustgefunken sprühen, beschwingte Drachen durch die Nacht daher. Die Erde seht ihr, seht den Himmel glühen, wohin ihr schaut ein einzig Flammenmeer. Ja, wär's ein Feuer, mit gesenkten Händen, ihr grimmig Werk ließt ihr die Glut vollenden. Und doch das Ross ist nur ein Tier, nichts weiter, und leicht bezwingt es der gewandte Reiter. Lahm wird der Sturmwind, mit gebrochenen Schwingen, ein müder Vogel sinkt er in den Sand. Und wenn des Wassers linde Quellen springen, erlischt zuletzt der fürchterlichste Brand. Die ihr euch feig vor Ross, Sturm, Feuer bewiesen. Den freien Geist, warum bekämpft ihr diesen? Ende von Kapitel 14.